Erster Jahwe sprach zu Mose in der Wüste Sinai. Das war im ersten Monat des zweiten Jahres. Sie waren aus Ägypten gekommen. Zweiter, die Israeliten sollen das Passa feiern. Sie sollen es zur richtigen Zeit tun. Dritter, ihr sollt es am 14. Tag am Abend feiern. Macht es nach allen Regeln. Vierter, Mose sagte den Israeliten, dass sie das Passa feiern sollen. Fünfter, sie feierten das Passa in der Wüste Sinai. Es war im ersten Monat, am 14. Tag am Abend. Sie taten alles, wie Jahwe es Mose gesagt hatte. Sechster, einige Männer waren unrein, weil sie eine tote Person berührt hatten. Darum konnten sie das Passa nicht feiern. Sie gingen zu Mose und Aaron. Siebter, die Männer sagten zu Mose, wir sind unrein wegen einer toten Person. Warum dürfen wir Jahwe kein Opfer bringen? Wir wollen es zur richtigen Zeit tun. Achter, Mose sagte zu ihnen, wartet bitte. Ich frage Jahwe, was ihr tun sollt. Neunter, Jahwe sprach zu Mose. Zehnter, sagt den Israeliten, wenn jemand unrein ist oder weit wegreist, soll er das Passa für Jahwe feiern. Elfter, sie sollen es im zweiten Monat am 14. Tag am Abend feiern. Sie sollen es mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern essen. Zwölfter, sie dürfen nichts bis zum Morgen übrig lassen. Sie sollen keinen Knochen brechen. Feiert es nach allen Passa-Regeln. Dreizehnter, wenn jemand rein ist und nicht reist, aber das Passa nicht feiert, muss er aus dem Volk entfernt werden. Er hat Jahwe kein Opfer gebracht. Er hat etwas Falsches getan. 14. Wenn ein Fremder bei euch wohnt und das Passa feiert, soll er die gleichen Regeln befolgen. Die Regeln sind gleich für alle, für Fremde und für die Leute aus dem Land. 15. Als sie das Zelt aufbauten, bedeckte eine Wolke das Zelt. Am Abend sah es aus wie Feuer über dem Zelt. 16. Das war immer so. Die Wolke bedeckte das Zelt am Tag. Nachts war es wie Feuer bis zum Morgen. 17. Wenn die Wolke vom Zelt aufstieg, zogen die Israeliten weiter. Wo die Wolke sich niederließ, dort blieben sie. 18. Die Israeliten zogen weiter oder blieben, weil Jahwe es sagte. Solange die Wolke über dem Zelt war, blieben sie dort. 19. Wenn die Wolke lange über dem Zelt blieb, warteten die Israeliten. Sie taten, was Jahwe wollte, und zogen nicht weiter. 20. Manchmal blieb die Wolke nur wenige Tage. Sie blieben oder zogen weiter, weil Jahwe es sagte. 21. Manchmal blieb die Wolke nur eine Nacht. Wenn sie am Morgen aufstieg, zogen sie weiter. Manchmal blieb sie einen Tag und eine Nacht. Wenn sie dann aufstieg, zogen sie weiter. 22. Manchmal blieb die Wolke zwei Tage, einen Monat oder länger. Die Israeliten blieben dann dort und zogen nicht weiter. Wenn die Wolke aufstieg, zogen sie weiter. 23. Sie blieben oder zogen weiter, weil Jahwe es sagte. Sie taten immer, was Jahwe wollte. Mose gab ihnen Jahwes Befehle.